Ja, Elsa, ich möchte dir hier Herrn Obermeier vorstellen. Er ist der Vorsitzende und wird mit mir auch die Prüfung beurteilen. Mich kennst du ja, deswegen brauche ich mich dir ja nicht vorzustellen, aber vielleicht stellst du dich einmal vor.